Du, ich habe diese Seite schon kennengelernt bei meiner allerersten Freundin. Die hatte so einen Pin im Kopf, die hat. Da waren wir halt noch jung, so 18, 19, 20. Und du musst dir vorstellen, ich habe im Freundeskreis eine Wette verloren gehabt. Und der Wetteinsatz war, ich musste mich in Frauenkleider schmeißen und mich schminken. Also habe ich das gemacht. Und ihr Gedankengang war wohl, oh mein Gott, das hat er ja so gut hinbekommen, der Typ muss auf jeden Fall mindestens bi sein. Da habe ich aber mal keine Lust drauf. Aber ich glaube, mein Freund muss ich nicht darauf ansprechen. Das muss ich austesten. Bin morgens wach geworden, während meine Freundin gerade die Wohnung verließ und ich ans Bett gefesselt war. Und kurz danach ist ein Typ in unsere Wohnung gekommen. Und er hat versucht, mich zu vergewaltigen. Ja, ich habe mich von dem Bett losmachen können. Das Bett war Fratze. Ja, ich habe den Typen aus der Wohnung geprügelt. Und dafür hat sie sich auch einer eingefangen. Und zwar in dem Sinne, als er nach Hause kam, stand alles vor der Tür und ich habe gesagt, du kommst hier nicht mehr rein. Und ich habe die Polizei gerufen. Von daher, das war meine erste Freundin.